Das Landeswehrleiterchef Park Geun-hye-rejim Südkoreas verhindert böswillig die Untersuchung für die Klärung der Wahrheit über die Katastrophe vom Schiff Seewol. Am 2. August kritisierte der Fraktionsvorsitzende der Partei der Neuen Welt auf der Fraktionsmaßnahmesitzung im Parlament die Tätigkeit des Sonderuntersuchungskomitees für die Katastrophe vom Schiff Seewol. Er meinte, dass es erfolglos sei und bloß das Budget vergeudet habe und dass seine Tätigkeit nicht mehr zu verlängern sei.